einen wunderschönen guten Abend bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Das schillernde Wort des Kommunismus ist ja vor ein paar Wochen hierzulande wieder in die öffentliche Diskussion, in die Debatte eingefallen. Hysterische Reaktionen folgten. Und was kann ein ideologischer Staubsauger anders tun, als Licht ins staubige Dunkel zu bringen? Heute geht es um die Tragödie des Sowjetstaates, den dialektischen Widerstreit zwischen Voluntarismus und Sachzwang, angeregt auch durch die Beschäftigung mit der Geschichte der sogenannten ursprünglichen Akkumulation des Kapitals im Westen, die Geschichte der Sowjetunion unter die Lupe zu nehmen heute. Dazu haben wir 5 Texte, teilweise gekürzt, aus Zeitgründen. Zunächst von Gerhard Scheidt. Zweierlei Modernisierung. Thesen über Stalinismus und Nationalsozialismus, gekürzt um Letztere. Danach einen Text von Franz Schandl. Das Dilemma der russischen Revolution. Gefolgt von einem Text von Felix Wemheuer, der allerdings wesentlich kürzer ist. Der Hunger ist politisch. Danach eine sehr kritische Sicht von Hannes Giesler. Umgebessert, eingetaktet. Und schließlich nochmal Gerhard Scheidt. Einerlei. Es gibt im Großen und Ganzen 2 Arten, Stalinismus oder realen Sozialismus von links zu definieren. Die eine, herkömmlich linke, sieht darin die Abschaffung des Kapitalverhältnisses, freilich auf begrenzter, das heißt staatlicher Basis, verwirklicht und begreift diese Ordnung darum als die eigentliche Kraft, die den deutschen Nationalsozialismus als die schlimmste Form der Kapitalherrschaft niederrang. Phänomene wie der Hitler-Stalin-Pakt und der Terror werden als Entartung des Sozialismus oder reflektierter als notwendige Folge der staatlichen Form dieser Aufhebung des Kapitalverhältnisses begriffen. Andere Spielart linker Stalinismus-Theorie versteht den realen Sozialismus in seiner terroristischen wie in seiner gemäßigten Form nur als Teil des falschen Ganzen. Für sie gibt es kein richtiges Leben im Falschen, keinen richtigen Staat unter Staaten, keinen Sozialismus inmitten einer vom Kapital beherrschten Welt. Was in der Sowjetunion aufgebaut wurde, war demnach nur eine besondere Variante des Kapitalismus, der Warenproduktion und der Modernisierung, keine Systemalternative, sondern eine in bestimmten Regionen offenbar notwendige Ergänzung des Systems, eine Variante, worin der Staat sämtliche Funktionen des Kapitals an sich riss und versuchte, das Wertgesetz in Regie zu nehmen, was ihm auf seinem Territorium für einige Zeit und mit einigem Erfolg auch gelang. Der Angriff Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion erscheint in dieser Sicht wie eine Wiederholung des Ersten Weltkriegs. Eine gewisse Nähe zur Totalitarismustheorie ist hier nicht zu leugnen. Nur dass dieses Totalitäre nicht im politischen, sondern im Kapitalverhältnis begründet werden kann. Allem Anschein nach schließen sich die beiden Auffassungen wechselseitig aus. Doch seltsamerweise können die Mängel der einen Sichtweise nur mit den Vorzügen der anderen in Schach gehalten werden. Etwa die drohende Gleichsetzung von Faschismus und Stalinismus mit dem Hinweis auf die Strategien des deutschen Kapitals, deren der NS-Staat sich annahm. Oder die tendenzielle Verklärung der Sowjetunion mit dem Argument, dass dieser Staat eben keine Ausnahme von der warenproduzierenden Moderne machte. Der Sozialismus in einem Land, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg zum Sozialismus in einigen Ländern ausdehnte, ließ von Anfang an eine gewisse Affinität zum absolutistischen Staatsgebilde erkennen. Eine Affinität, die durch die Theorie vom Stalinismus als Fortsetzung asiatischer Despotie meist ausgeblendet worden ist. Dennoch ist das Substrat dieser Verwandtschaft durchaus bekannt und bereits vielfach beschrieben worden. Die sogenannte sozialistische Akkumulation, die der Stalinismus auf seinem Territorium organisierte, indem er die Bauern enteignete und einen Industriestaat aus dem Boden stampfte, versuchte in wenigen Jahren nachzuholen, was sich in Westeuropa in Jahrhunderten entwickelt hatte. Im berühmten 24. Kapitel des Kapitals hat Marx diese über einen großen Zeitraum verteilten historischen Vorgänge zusammengefasst und aus dem Zeitraffer eine für das Buch ungewohnte moralische Emphase gewonnen. Er hat damit nicht zuletzt auch die real geraffte Akkumulation des Sozialismus in einem Land vorweggenommen. So wurde das von Grund und Boden gewaltsam expropriierte, verjagte und zum Vagabunden gemachte Landvolk durch grotesk-terroristische Gesetze in eine dem System der Lohnarbeit notwendige Disziplin hineingepeitscht, gebrandmarkt, gefoltert. In der Differenz dieser verspäteten Akkumulation in der Sowjetunion zu ursprünglichen in Europa wäre das sogenannte Totalitäre zu begreifen. Die Bolschewiki konnten zum Beispiel nicht auf die koloniale Ausbeutung zurückgreifen. In dem sonst nicht eben vertrauenswürdigen kurzen Lehrgang der Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Bolschewiki, heißt es dazu richtig: Die kapitalistischen Länder pflegten ihre Schwerindustrie durch den Zufluss von Mitteln aus auswärtigen Quellen aufzubauen. Durch Ausplünderung von Kolonien, durch Kontributionen von besiegten Völkern, durch Auslandsanleihen. Das Sowjetland konnte prinzipiell nicht aus solch schmutzigen Quellen schöpfen, wie die Ausplünderung von kolonialen oder besiegten Völkern, um die Mittel für die Industrialisierung aufzubringen. Man musste die Mittel innerhalb des Landes finden. Unter dem Druck der bereits hochindustrialisierten Länder, deren Produktivkräfte eben keineswegs verfaulten, mussten die Mittel aber auch in beschleunigtem Tempo aufgebracht werden. Mittels 5-Jahresplänen sollten Jahrhunderte übersprungen werden. Zum Beispiel stieg der Index der industriellen Produktion zwischen 1928 und 1932 um 98%. Steigerte sich der jährliche Zuwachs in der Arbeitsproduktivität zwischen 1933 und 1935 von 9% auf 16%. Verdoppelte sich die städtische Bevölkerung zwischen 1929 und 1939 von 29 auf 56 Millionen. Auf der ersten Konferenz der Funktionäre der Industrie im Februar 1931 erklärte Stalin: Zuweilen wird die Frage gestellt, ob man nicht das Tempo etwas verlangsamen, die Bewegung zurückhalten könnte. Nein, das kann man nicht, Genossen. Das Tempo darf nicht herabgesetzt werden. Das Tempo verlangsamen, das bedeutet zurückbleiben. Und Rückständige werden geschlagen. Wir aber wollen nicht die Geschlagenen sein. Nein, das wollen wir nicht. Und er begründete dies ganz im Tonfall des absolutistischen Herrschers der russischen Geschichte. Die Geschichte des alten Russland bestand unter anderem darin, dass es wegen seiner Rückständigkeit fortwährend geschlagen wurde. Es wurde geschlagen von den schwedischen Feudalen, es wurde geschlagen von den polnisch-litauischen Pans, es wurde geschlagen von den englisch-französischen Kapitalisten. Es wurde geschlagen von den japanischen Baronen. Es wurde von allen geschlagen wegen seiner Rückständigkeit. Stalin, wie er hier im kurzen Lehrgang zitiert wird, denkt sich förmlich hinein in den absolutistischen Souverän. Und letztlich gelang es ihm tatsächlich, in einem gespenstischen Absolutismus die Charaktermasken des blutrünstigen Richard III., des Sonnenkönigs Ludwig XIV., und des durch Schlamperei gemilderten Kaisers Franz Josef. Man hat mich dran gekriegt, ich habe es nicht gewollt. In sich zu vereinen. Die stalinistische Akkumulation hat mit der ursprünglichen europäischen gemein, dass sich die Anzahl ihrer Opfer kaum annähernd bestimmen lässt. Dennoch lässt sich sagen, jene forderte gewiss nicht mehr Tote als diese, aber sie forderte sie in kürzerer Zeit. Der stalinistische Terror gegen die Massen, der immer wieder, schon von Trotzki, mit dem Terror der Französischen Revolution verglichen und parallelisiert wurde, ist in Wahrheit die beschleunigte Form all jener Maßnahmen gegen die enteignete Landbevölkerung, die untrennbar mit der ursprünglichen Akkumulation verbunden waren und die der neuzeitliche Souverän sich angelegen sein ließ. Der fürstliche Wille zur Macht, so Stefan Breuer, wurde zur ökonomischen Potenz. Seine Gewalt war es, die die verzweifelte Gegenwehr einer Bevölkerung brach, die noch andere Daseinsformen als die einer lebenslangen Lohnsklaverei erfahren hatte. Sein Systemwille schließlich, der hinter den Workhouses und Zuchthäusern stand, die seit dem 17. Jahrhundert ganz Europa überzogen. Eher wurden ganze Gruppen der Bevölkerung dem Henker überantwortet, als Müßiggang und Disziplinlosigkeit zu dulden. Noch vor der absolutistischen Geheimpolizei hatte dieser Wille in den Ketzer- und Hexenprozessen seinen raffiniertesten ideologischen Ausdruck gefunden. Ähnlich wie bei diesen seit dem 15. Jahrhundert massenhaft organisierten Prozessen klagten sich auch manche der von Stalin verketzerten und verhexten selbst der größten Verbrechen an, die zu jener Zeit begangen werden konnten. Zugleich erinnern die großen politischen Auseinandersetzungen und die Liquidierung einzelner Mächtiger des Staatsapparats, von Trotzkis Ausweisung bis zu Berias Hinrichtung, an jene blutigen Fehden um die Königsmacht, denen das Abendland seine abendfüllenden Tragödien verdankt. In höchstens 10 Jahren müssen wir jene Distanz durchlaufen, um die wir hinter den fortgeschrittenen Ländern des Kapitalismus zurück sind. Entweder bringen wir das zu Wege, oder wir werden zermalmt. Das erklärte Stalin 1931. Vorausgesetzt, das Zitat aus dem kurzen Lehrgang wurde nicht gefälscht, ist kein Fall in der Geschichte bekannt, dass ein Souverän so exakt die Lage seines Landes begriffen und die Zukunft prognostiziert hätte. Was immer über die alternativen Möglichkeiten zu Stalins Politik diskutiert werden mag, isoliert darf sie nicht betrachtet werden. Ohne Akkumulation und Industrialisierung hätte Nazi-Deutschland Russland 10 Jahre später kurzerhand überrollt. Indessen sollte die Stalin-Orgel den deutschen Wehrmachtssoldaten einen Begriff davon geben, was diese Industrialisierung zu leisten imstande war. Da es ein rasender Absolutismus war, verband sich der irrationale Terror der frühen Staatsbildung zugleich mit den rationalsten Formen der Aufklärung aus der Hochzeit des Absolutismus. Auf der einen Seite wurde der Souverän von Misstrauen gegenüber dem Volk beherrscht und darum aktivierte man die Methoden der Inquisition und der Geheimpolizei. Auf der anderen Seite huldigte man der Vernunft und einer Geschichtsphilosophie des unwiderstehlichen Fortschritts. Und dies bedeutete Aufklärung des Volks. Wie an den absolutistischen Höfen versammelten sich abermals die Aufklärer und Erzieher um das Zentrum der Macht, unterschieden durch die Distanz, die sie zu ihm hielten. Das Spektrum reicht von Rousseau und Brecht, die den Hof nur aus der Ferne beobachteten, über Lukács und Voltaire, die zeitweilig bei Hofe geladen waren, bis zu genuinen Hofräten wie Josef von Sonnenfels und Johannes R. Becher. Der durchschlagende Erfolg des sowjetischen Wissenschaftlers Lysenko, der allgemein als die schwerste Verirrung der Sowjetunion auf dem Terrain der Naturwissenschaften betrachtet wird, verdankte sich nicht zuletzt der allgemein herrschenden, absolutistisch geprägten Erziehungsgesinnung. Lysenko nämlich stellte im Gegensatz zur Genetik die Vererbung durch Chromosomen in Frage und behauptete, es gebe keine Gene und Chromosomen. Diese seien vielmehr eine Erfindung der bürgerlichen Wissenschaft. Er griff dabei auf die vordarwinistische Lehre von Jean Lamarck zurück, wonach die erworbenen, durch unmittelbaren Umwelt- bzw. Milieueinfluss entstandenen, also auch die anerzogenen Eigenschaften, vererbbar seien. Auf dieser Grundlage konnte der neue Mensch, der total gesunde und von allem Unwerten gereinigte, den man als Zielvorstellung mit dem Sozialdarwinismus durchaus teilte, immerhin als rein gesellschaftliches Resultat gedacht werden, als Fortschritt einer neuen Gesellschaft und nicht als Rückkehr aus der verderblichen Zivilisation in den einzig wahren Kampf ums Dasein. Der neue Mensch konnte also projektiert werden, ohne den sozialdarwinistischen Vorstellungen zu folgen, deren logische Konsequenz in letzter Instanz immer die physische Selektion, die Ausmerzung des unwerten Lebens ist. Auch der Antisemitismus wurde unter Stalin gewissermaßen im Sinne absolutistischer Traditionen gehandhabt. Man tolerierte die Juden, doch sobald es aus taktischen Gründen sinnvoll schien, ließ man sie fallen, opferte sie dem Volkszorn oder startete selbst Kampagnen gegen sie. Kommunistische Juden mussten dabei vielfach die Rolle von Hofjuden übernehmen. Man denke vor allem an die Propaganda gegen Trotzki, sozusagen der Hoffaktor der Roten Armee, der in der zitierten Geschichte der KPDSU als Judas Trotzki firmiert. Als Hauptinspirator und Hauptorganisator einer ganzen Bande von Mördern und Spionen. aber auch an einem Phänomen wie den Ärzteprozessen lässt sich das aus der Geschichte bekannte Verhältnis des absolutistischen Souveräns zum jüdischen Leibarzt erkennen, das immer wieder zu dem Vorwurf benutzt werden konnte, der Arzt wolle seinen Patienten vergiften. Allerdings ist es totalisiert und auf die Ärzteschaft des gesamten Machtbereichs ausgedehnt. Ein ähnlich taktisches Verhältnis teilt der Stalinismus mit dem Absolutismus nicht zufällig in der nationalen Frage. Die Grenzen des absolutistischen Staates decken sich nicht unbedingt mit denen der Nation. Das Reich des Souveräns, das aus adeligem Grundbesitz zusammengestellt wurde, vereinte oft mehrere Nationen, das heißt mehrere Sprachen unter seinem Dach, wie in der Habsburger Monarchie. Umgekehrt konnten auch mehrere absolutistische Kleinstaaten auf dem Boden einer Nation Platz finden, wie in Deutschland. Im Allgemeinen ist der absolutistische Staat freilich auf nationale Integration ausgerichtet. Aus einer heterogenen Gesellschaft eine homogene Nation als regulierbaren Raum der Akkumulation zu bilden, mit einheitlicher Sprache und Verwaltung, ist sogar sein Programm. Und in England und Frankreich wurde es auch relativ erfolgreich durchgeführt. Die stalinistischen Staatsgebilde erinnern in dieser Hinsicht eher an die steckengebliebenen absolutistischen Systeme in Österreich und Deutschland. Zumal zwischen dem Warschauer Pakt und dem Metternich'schen System ließen sich einige bestechende Parallelen ziehen. Halbherzigkeit kennzeichnet alle stalinistischen Versuche, den Sozialismus in einem Land zu proklamieren. Von der Volksfront-Taktik und dem großen Vaterländischen Krieg bis zur halbierten Nationalkultur der DDR. Das beständige Taktieren und Kokettieren mit Nationalisten sorgte zwar stets für Nachfrage nach nationalen Fetischen, mit seinem wenig attraktiven und schlecht fabrizierten Angebot aber konnte der Sozialismus in einem Land diese Nachfrage auf Dauer nicht befriedigen. Und mit einiger Notwendigkeit führte der Untergang von Stalins absoluter Monarchie und ihren Auslaufmodellen überall zur großen Renaissance nationalistischer Strömungen. Die warenproduzierende Moderne erscheint als ein totales Pyramidenspiel. Wer zuerst kommt, kassiert. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Der Sozialismus in einem Land war dennoch mehr als ein zu spät erfolgter Eintritt in dieses Spiel. Er war zugleich, was Karl Kraus 1920 dem Kommunismus in seiner Realität nachsagte und voraussagte. Von Gnaden eines reineren ideellen Ursprungs ein vertracktes Gegenmittel zum reineren ideellen Zweck. Der Teufel hole seine Praxis, aber Gott erhalte ihn uns als konstante Drohung über den Häuptern jener, so da Güter besitzen, und alle anderen zu deren Bewahrung und mit dem Trost, dass das Leben der Güter höchstes nicht sei, an die Fronten des Hungers und der vaterländischen Ehre treiben möchten. Doch der Sozialismus in einem Land war kein Kommunismus und darum konnte er die große Hoffnung, die Heinrich Heine lange vor Kraus in den Kommunismus setzte, nur vorübergehend erfüllen. Heine, der aus Hass gegen die Anhänger des Nationalismus schier die Kommunisten lieben könnte, erwartete, dass der Kommunismus die sogenannten Vertreter der Nationalität in Deutschland als Erste auf seinem Weg finden und ihnen den Gnadenstoß versetzen wird. Und gewiss nicht mit einem Keulenschlag, nein, mit einem bloßen Fußtritt, wie man eine Kröte zertritt, wird der Riese sie zertreten. Damit wird er beginnen. Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Die Bilanz des bedeutendsten gesellschaftlichen Aufbruchs des 20. Jahrhunderts und seines Niedergangs. Wobei dieser Aufsatz sich auf Ersteren beschränkt und dabei versucht zu zeigen, warum das revolutionäre Projekt gelingen konnte, aber als kommunistisches scheitern musste. Ursprünglich, das heißt vor der Formulierung der berühmten April-Thesen, war Lenin vom bürgerlichen Charakter der kommenden russischen Revolution ausgegangen. Doch bereits 1915 war eine andere Tendenz zu erkennen. Man liest: Der soziale Inhalt der nächsten Revolution in Russland kann nur die revolutionär-demokratische Diktatur des Proletariats sein. Aber die bürgerlich-demokratische Revolution ist heute schon nicht mehr nur ein Prolog, sondern der untrennbare Bestandteil der sozialistischen Revolution im Westen. Lenin überbrückte diesen Gegensatz nirgends. Wandte sich sogar noch dezidiert gegen Trotzkis Theorie der permanenten Revolution, die das Hinüberwachsen der Bürgerlichen in die sozialistische Revolution konstatierte. Erst mit den April-Thesen löste Lenin diesen Widerspruch auf. Er akzeptierte darin de facto Trotzkis Konzept der permanenten Revolution, sprach von den sinnlos gewordenen Worten von der demokratischen Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft. Die Oktoberrevolution war geradezu gekoppelt an die Rücknahme der alten bolschewistischen Vorstellung sowie mit der, wenn auch unausgesprochenen, Übernahme der trotzkischen Theorie. Der führende Bolschewik Karl Radek etwa benannte 1921 in der theoretischen Zeitschrift der KPD ganz offen, dass es Trotzki gewesen war, der schon 1905 auf die Überschreitung des bürgerlichen Charakters der Revolution hingewiesen hat. Niemand hat dem damals widersprochen. Für Lenin und Trotzki war die Oktoberrevolution Auftakt und Bestandteil der sozialistischen Revolutionen in Europa. In internationaler Hinsicht hat die Oktoberrevolution eine doppelte Bedeutung. Erstens wurde sie konzipiert und durchgeführt als Bestandteil der Weltrevolution und zweitens wurde sie zum Vorbild für die revolutionären Bewegungen in Europa und immer stärker auch für die nationalrevolutionären Befreiungsbewegungen außerhalb Europas. Die Oktoberrevolution ist so in einem sehr engen Zusammenhang zu den sonstigen revolutionären Erhebungen im und nach dem Ersten Weltkrieg zu sehen. Die bolschewistische Revolution war ohne die Annahme einer sozialen Umwälzung in Europa nicht denkbar. Mehr noch, man muss diese Annahme als die zentrale Bedingung des bolschewistischen Handelns benennen. Nur mit der Überlegung, dass die anderen, das heißt vor allem die entwickelteren und reiferen west- und mitteleuropäischen Länder, dem bolschewistischen Beispiel bald nachfolgen würden, können die Machtübernahme und die ersten Jahre nach der Revolution verstanden werden. Die Oktoberrevolution war an die Europäische Revolution gekoppelt. Hat das Proletariat Russlands die Macht ergriffen, so hat es alle Aussichten, sie zu behaupten und Russland bis zur siegreichen Revolution im Westen zu führen. Zwar wusste Lenin, dass dort die Revolution noch schwieriger ist als bei uns, aber, so das bolschewistische Credo, wir glauben an die Revolution im Westen. Ohne diese feste Überzeugung wäre der Oktoberaufstand zweifellos wirklich nicht mehr gewesen als Abenteurertum. Mit den prognostizierten revolutionären Ereignissen im Westen sollten die Bolschewiki auch nicht irren. Selbst wenn sie die Erfolgsaussichten, wie sich später herausstellen sollte, überschätzten. Der Sozialismus kann nicht gleichzeitig in allen Ländern siegen. Er wird zuerst in einem oder einigen Ländern siegen, andere werden für eine gewisse Zeit bürgerlich oder vorbürgerlich bleiben. Von diesem bereits 1916 formulierten Leninschen Grundsatz ausgehend, musste jemand den Anfang machen. Ohne Übertreibung waren die Voraussetzungen nirgendwo so günstig wie im Russland der Februarrevolution. Sowohl subjektive Momente, vor allem die Stärke und Geschlossenheit der bolschewistischen Partei und der Räte, als auch objektive Bedingungen, vor allem die Schwäche der alten Kräfte, wie des Übergangsregimes unter Kerensky, begünstigten die bolschewistische Machtübernahme. Die Stärke der Kette wird durch die Stärke ihres schwächsten Gliedes bestimmt, heißt der Titel eines leninschen Aufsatzes aus dem Revolutionsjahr. Der russische Staat war sicher in diesen Monaten der angeschlagenste, somit das schwächste Glied in der Kette. Das Vorantreiben der Revolution war für die Bolschewiki die Erfüllung einer internationalen Pflicht. Es ist die Eroberung einer der wichtigsten Positionen auf der allgemeinen Front des Kampfes mit dem Weltimperialismus. Die Frage nach dem Sozialismus stelle sich, so Trotzki, von dem das vorhergehende, wie das folgende Zitat stammt, nicht auf nationaler, sondern auf internationaler Ebene. Die Weltwirtschaft in ihrer Gesamtheit ist zweifellos für den Sozialismus reif. Das bedeutet aber nicht, dass jedes Land einzeln reif ist. Der Sozialismus wird in diesen Überlegungen zu einer internationalistischen Angelegenheit, der nationale Arbeiterparteien ihre Taktik und Strategie unterzuordnen hätten. Für Trotzki, der wohl am stärksten diese Komponente betonte, war schon im Sommer 1917, das heißt vor dem siegreichen Oktoberaufstand, klar: Ein haltbarer, entscheidender Erfolg ist für uns außerhalb der Europäischen Revolution undenkbar. Und 1921 schreibt er: Wäre auf den Sieg des russischen Proletariats bald der Sieg des westeuropäischen Proletariats gefolgt, so hätte das nicht nur den Bürgerkrieg in Russland ganz außerordentlich abgekürzt, sondern dem russischen Proletariat durch eine feste Verknüpfung der Wirtschaft Sowjetrusslands mit der höher entwickelten Wirtschaft der anderen proletarischen Länder auch neue organisatorische und technische Möglichkeiten eröffnet. Diese Sichtweise war vor, während und in den ersten Jahren nach dem Oktoberaufstand Konsens in der bolschewistischen Partei, die 1918 in Kommunistische Partei Russlands umbenannt wurde. Ohne hohe Arbeitsproduktivität sahen die Revolutionäre keine Möglichkeit, zum Sozialismus oder gar Kommunismus voranzuschreiten. Allen war klar, dass das russische Dorf der wirtschaftlichen Gesamtplanung mit der europäischen Stadt bedürfe. Die Tatsache, dass das russische Proletariat als erstes zur Macht gelangt ist, bedeutet noch keinesfalls, dass es als erstes zum Sozialismus kommen wird. Auch Nikolai Bucharin, der später die Theorie des Sozialismus in einem Land entwerfen sollte und damit maßgeblich an der Grundlegung des Stalinismus mitbeteiligt gewesen ist, war in diesen Jahren ein vehementer Verfechter des skizzierten Gedankens. Ein dauerhafter Sieg des russischen sozialistischen Proletariats ist aber ohne die proletarische Revolution in Europa unmöglich. Deutlicher kann man das kaum formulieren. In dem von Bucharin und Preobrashensky herausgegebenen Band »Das ABC des Kommunismus«, einem von allen kommunistischen Parteien vertriebenen offiziellen Dokument, einem Elementarlehrbuch des kommunistischen Wissens, heißt es ganz unzweideutig: Und wenn gefragt wird, wie denn Russland zur kommunistischen Gesellschaftsordnung übergehen könne, da es doch ein zurückgebliebenes Land ist, so muss diese Frage vor allem mit dem Hinweis auf die internationale Bedeutung der Revolution beantwortet werden. Die Revolution des Proletariats kann jetzt nur eine Weltrevolution sein. Und in dieser Richtung entwickelt sie sich auch. Die bolschewistischen Hoffnungen auf die Internationalisierung der Revolution sollten sich nicht erfüllen. Zwar kam es auf dem ganzen Kontinent zu revolutionären Aufständen, das heißt, es gab nicht nur in Russland eine revolutionäre Situation, doch zu mehr als einigen kurzfristigen Machtübernahmen war die europäische Revolution nicht imstande. Das revolutionäre Russland war zur Isolation verurteilt. Der Erfolg war aber an den Westen gekoppelt. Am dritten Weltkongress der Kommunistischen Internationale 1921 in Moskau fasste Lenin diesen Standpunkt noch einmal dezidiert zusammen. Als wir seinerzeit die internationale Revolution begannen, taten wir es nicht in dem Glauben, dass wir ihre Entwicklung vorgreifen könnten, sondern deshalb, weil eine ganze Reihe von Umständen uns veranlasste, diese Revolution zu beginnen. Wir dachten, entweder kommt uns die internationale Revolution zur Hilfe und dann ist unser Sieg ganz sicher, oder wir machen unsere bescheidene revolutionäre Arbeit in dem Bewusstsein, dass wir selbst im Falle einer Niederlage der Sache der Revolution dienen und dass unsere Erfahrungen den anderen Revolutionen von Nutzen sein werden. Es war uns klar, dass ohne die Unterstützung der internationalen Weltrevolution der Sieg der proletarischen Revolution unmöglich ist. Schon vor der Revolution und auch nachher dachten wir, entweder sofort oder sehr rasch wird die Revolution in den übrigen Ländern kommen, in den kapitalistisch entwickelteren Ländern, oder aber wir müssen zugrunde gehen. Trotz dieses Bewusstseins taten wir alles, um das Sowjetsystem unter allen Umständen und um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Denn wir wussten, dass wir nicht für uns, sondern auch für die internationale Revolution arbeiten. Diese Erkenntnis nahm im revolutionären Russland und in den entstehenden Sektionen der Komintern geradezu den Charakter eines kategorischen Glaubensgrundsatzes an. So sehr war man vom nahen Sieg des Sozialismus in Europa überzeugt. Grigori Sinowjew, der bis 1926 Präsident der Internationale sein sollte, brachte diese Überzeugung auf einen wahrlich einfachen Nenner. Für die Internationale postulierte er: Es ist die Organisation, deren Sieg absolut sicher ist und die uns in einer sehr nahen Zukunft zur internationalen sozialistischen Räterepublik führen wird. Indes, die internationale Revolution erlitt eine schwere, ja vernichtende Niederlage. Außerhalb Russlands kam es in allen Ländern zur Herausbildung bürgerlicher Regimes, teils demokratischer, teils autoritärer Natur, die zwar oft instabil waren, denen es aber trotzdem gelingen sollte, die revolutionäre Gefahr zu bannen. Der bolschewistische Optimismus wurde realpolitisch desavouiert. Die Bolschewiki hatten so die Macht erobert und erhalten, unter der Voraussetzung, dass etwas eintritt, was nicht eintrat. Unsere bolschewistischen Genossen, schreibt Karl Kautsky, hatten alles auf die eine Karte der allgemeinen europäischen Revolutionen gesetzt. Als diese Karte nicht herauskam, waren sie in eine Bahn gedrängt, die ihnen unlösbare Aufgaben stellte. Die Bolschewiki wurden mit ihrer Revolution im wahrsten Sinne des Wortes sitzen gelassen. Sie fanden sich daher vor Aufgaben wieder, die sie ursprünglich gar nicht gestellt hatten. Dem musste zweifellos Rechnung getragen werden. Die Einführung der neuen ökonomischen Politik, der NEP, die auf Formen der Marktwirtschaft und des bürgerlichen Privateigentums zurückgriff, um die Produktion anzukurbeln, war alles andere als ein Schritt Richtung Aufbau des Sozialismus, sondern vielmehr ein Eingeständnis der eigenen Schwäche. Lenin selbst, der die NEP entschieden forcierte und ihre Unumgänglichkeit propagierte, bezeichnete sie als eine ernste Niederlage und einen strategischen Rückzug. Eine positive Aufhebung dieses Dilemmas durch deren Internationalisierung hat jedenfalls nicht stattgefunden. Absichten und Möglichkeiten klafften mit dem Verebben der Revolution in den 20er Jahren immer mehr auseinander. Die Sicherung der Macht wurde zur entscheidenden Größe der sowjetischen Politik. Der Bürgerkrieg und das Ausbleiben der Revolution im Westen beschleunigten und bedingten die Installierung des bolschewistischen Gewaltregimes, später des offenen Terrorregimes. Auf dem Niveau sowjetischer Produktivkräfte konnte das auch gar nicht anders sein. Es gab aber auch noch die Möglichkeit, dieses Dilemma wegzuschieben, indem man die ursprüngliche Problemstellung ganz einfach leugnete. Vertreter dieses Standpunktes waren vor allem Josef Stalin und Nikolai Bucharin. Sie interpretierten die real existierende Sowjetunion in einen real existierenden Sozialismus um. Bucharin erschuf dafür eigens die dem wissenschaftlichen Sozialismus völlig wesensfremde Theorie des Sozialismus in einem Lande. Die bedeutendste und umfassende Kritik dieser Theorie, die wir als Quintessenz des Stalinismus begreifen, lieferte kein geringerer als der in die Verbannung und später ins Exil getriebene Leo Trotzki. Er sah in der Diktatur des Proletariats keine Stufe, sondern bloß eine Vorstufe des Sozialismus. Sie sei unumgänglich, sollte aber nicht zum Bild einer zukünftigen Gesellschaft uminterpretiert werden. Die Diktatur des Proletariats war für die Bolschewiki die Brücke zur Revolution im Westen. Die Aufgabe der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft wurde als eine ihrem Wesen nach internationale Aufgabe erklärt. Im Gegensatz zur Theorie des Sozialismus in einem Lande ist ihm die russische Revolution von untergeordneter Bedeutung. Sie ist Bestandteil, niemals Selbstzweck. Nach der Niederlage der Europäischen Revolution waren es aber gerade die Thesen von Bucharin und Stalin, die scheinbar konstruktiv dieses Dilemma aufzulösen vermochten. Wohingegen Trotzki oder Sinowjew durch ihr weiteres Setzen auf die Internationalisierung der Umwälzung scheinbar völlig utopischen Konzepten anhingen. Die Schwäche der Weltrevolution wurde zur Schwäche ihrer Protagonisten. Während Trotzki und die linke Opposition den Sozialismus weiterhin als internationales Projekt und als internationalistische Aufgabe verstanden, akzeptierten Stalin und Bucharin diese Niederlage und konzentrierten sich auf das aktuell Mögliche. Darin lag ihre Stärke und auch ein Grund, warum sie sich in Partei und Gesellschaft durchsetzen konnten. Ihr großes Manko war, dass sie diesen objektiv notwendigen Rückzug ideologisierten, das heißt die beschränkten Möglichkeiten des Sowjetstaates als Sozialismus affirmierten. Die Behauptung, dass es möglich sei, den Sozialismus isoliert und noch dazu in einem rückständigen Land aufzubauen, war nichts anderes als die Kapitulation nach dieser Niederlage. Eine Uminterpretation des Erreichten, indem man es zum Ziel erklärte. Der zentrale Gedanke Trotzkis in seiner Auseinandersetzung mit der stalinistischen Theorie und Praxis vom Sozialismus in einem Lande ist folgender. Die sozialistische Revolution beginnt auf nationalem Boden. Sie kann aber nicht auf diesem Boden vollendet werden. Die Aufrechterhaltung der proletarischen Revolution in nationalem Rahmen kann nur ein provisorischer Zustand sein, wenn auch, wie die Erfahrung der Sowjetunion zeigt, einer von langer Dauer. Bei einer isolierten proletarischen Diktatur wachsen die inneren und äußeren Widersprüche unvermeidlich zusammen mit den wachsenden Erfolgen. Isoliert bleibend muss der proletarische Staat schließlich ein Opfer dieser Widersprüche werden. Ausfähig besteht für ihn nur in dem Sieg des Proletariats der fortgeschrittenen Länder. In einer kapitalistisch dominierten Welt gibt es für Trotzki keinen nationalen Sozialismus. Würde sich die Revolution in den entwickelten kapitalistischen Ländern um Jahrzehnte verzögern, so würde die Diktatur des Proletariats in der Sowjetrepublik unweigerlich den eigenen wirtschaftlichen Widersprüchen zum Opfer fallen, möglicherweise in Verbindung mit einer militärischen Intervention. In der Sprache der Politik heißt das, das Schicksal der Sowjetrepublik hängt unter den oben skizzierten Bedingungen sowohl von der wirtschaftlichen Führung im Innern als auch der Führung des revolutionären Kampfes des internationalen Proletariats ab. Letztlich ist der zweite Faktor entscheidend. Trotzki hielt am alten bolschewistischen Revolutionsmodell der Komintern fest, allerdings unabhängig von den jeweiligen Chancen. Für ihn blieb weiterhin die Errichtung der sozialistischen Gesellschaftsordnung ohne Revolutionierung des Westens, das heißt der entwickelten kapitalistischen Länder, ein Ding der Unmöglichkeit. Die sozialistische Gesellschaftsordnung setzt eine hohe Technik, eine hohe Kultur und eine hohe Solidarität der Bevölkerung voraus. Der Sozialismus ist gebunden an ein hohes Niveau der Produktivkräfte und kann nicht unabhängig von einem von überlegenen Mächten geprägten Weltmarkt aufgebaut werden. Erstere waren in der nachrevolutionären Sowjetunion ganz einfach zu niedrig, um auf dem internationalen kapitalistischen Markt bestehen zu können. Die internationale Arbeitsteilung und der internationale Charakter der gegenwärtigen Produktivkräfte behalten nicht nur ihre Bedeutung, sondern sie werden diese Bedeutung für die Sowjetunion mit deren ökonomischem Aufstieg verdoppeln und verzehnfachen. Das von Stalin und später auch von Khrushchev propagierte Überholen der Weltwirtschaft, dazu verleiteten wohl die allzu guten Wirtschaftsdaten in dieser Zeit der nachholenden ursprünglichen Akkumulation, man glaubte diese einfach hochrechnen zu können, nannte Trotzki daher schlichtweg ein Hirngespinst. Die Machtübernahme ist in der trotzkischen Theorie zwar eine Voraussetzung des Sozialismus, darf jedoch nicht mit diesem verwechselt werden. Die Sowjetunion war daher niemals sozialistisch. In der trotzkischen Theorie werden sowohl die Sowjetunion, deren Satellitenstaaten, als auch erfolgreiche revolutionäre Regimes in der Dritten Welt als Übergangsgesellschaften bzw. als bürokratisch deformierte Arbeiterstaaten bezeichnet. Über den Klassencharakter der Sowjetunion schrieb Trotzki: Die widerspruchsvollen Prozesse in Wirtschaft und Politik der UdSSR entwickeln sich auf der Grundlage der Diktatur des Proletariats. Der Charakter eines gesellschaftlichen Regimes wird vor allem durch die Eigentumsverhältnisse bestimmt. Die Grundlage der Gesellschaftsstruktur der UdSSR ist die Verstaatlichung des Bodens, der Mittel der industriellen Produktion und des Warentauschs bei staatlichem Außenhandelsmonopol. Die durch die Oktoberrevolution enteigneten Klassen, die sich neu bildenden Elemente der Bourgeoisie und die Bourgeoisenteile der Bürokratie, könnten das Privateigentum an Boden, Banken, Fabriken, Betrieben, Eisenbahnen und so weiter nur auf dem Wege eines konterrevolutionären Umsturzes wiederherstellen. Durch diese Eigentumsverhältnisse, die den Klassenverhältnissen zugrunde liegen, ist für uns der Charakter der Sowjetunion als proletarischer Staat bestimmt. Keinesfalls kann hingegen von einem sozialistischen Charakter dieses ersten proletarischen Staates ausgegangen werden. Wo das materielle Lebensniveau der überwiegenden Mehrheit noch so niedrig ist, dass das Eigentum an Brot und Stiefeln von Erschießungskommandos geschützt werden muss, klingt das Gerede von der angeblichen Verwirklichung des Sozialismus wie eine infame Verhöhnung der Menschen. Trotzki war hier weiter, als er dachte. Die permanente Unterscheidung in proletarisch und sozialistisch wurde bei ihm aber bloß als hypothetischer Ansatzpunkt gewählt, nicht jedoch inhaltlich zugespitzt. Die proletarische Zwischenstufe wurde so lediglich als bürokratische Deformation wahrgenommen, nicht als etatistisch geprägte nachholende Entwicklung eines warenproduzierenden Systems. Der Kapitalismus konnte in der Sowjetunion nie überwunden werden, so wenig es auch Kapitalisten geben mochte. Dafür sprechen viele von der Sowjetregierung durchgesetzte Maßnahmen inklusive Begrifflichkeit. Taylorismus, Mehrwertaneignung, ursprüngliche sozialistische Akkumulation etc. Der Markt konnte nie abgeschafft werden. Das zeigte auch das traurige Experiment des Kriegskommunismus. Er wurde lediglich geplant. Hierin besteht zwischen Trotzki und Stalin übrigens ein fundamentaler Konsens. Trotzkis Analyse, aber auch all seine Attacken verbleiben auf der Ebene politischer Auseinandersetzungen. Sie leisten hier Bedeutendes. Doch dringen sie nie zur Kritik der bestehenden ökonomischen Gesellschaftsformation durch. Der Mangel an Wertformanalyse und Wertkritik ist bei Trotzki noch deutlicher als bei Lenin. Trotzki dachte den Sozialismus stets zentriert auf die rechtliche Eigentumsform der Ware, nicht jedoch bezogen auf die inhaltliche Eigentümlichkeit der Ware. Für die Kritik der politischen Ökonomie, man muss es so hart aussprechen, hatte der Bolschewikenführer wenig Verständnis, zumindest fließt sie kaum in seine Überlegungen ein. Was Trotzkis Artikel und Bücher erhellen, das verdunkeln sie gleichzeitig wieder in kurzsichtigen politischen Losungen, wie eben jener der politischen Revolution, die die stalinsche Herrschaft stürzen und einen authentischen Sozialismus errichten sollte. Dass die Hoffnungen Trotzkis in ihrer bornierten Form Unsinn gewesen sind, offenbarte sich, welch Ironie der Geschichte, gerade mit dem Fall der stalinistischen Regimes 1989. Der Gang der Weltrevolution meinte es nicht gut mit den Bolschewiki. Die Revolution folgte nicht in den entwickelten Ländern, sondern in noch weiter rückständigen Gebieten als der späteren Sowjetunion. Die Weltrevolution nahm ihren Weg über die Dritte Welt und nicht über Europa oder Nordamerika. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung können wir die russische Revolution durchaus als die erste antiimperialistische Revolution bezeichnen. Sie wurde beispielgebend für die nationalen Befreiungsbewegungen in Asien, Afrika und Lateinamerika, während sie vor allem mit den Moskauer Schauprozessen und der Etablierung der Diktaturen des Ostblocks für die westlichen Zentren zusehends Anziehungskraft verlor. Die Isolierung wurde damit jedoch nur scheinbar durchbrochen. Sowohl die nationalen Befreiungsbewegungen als auch die nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Sowjeteinfluss stehenden Ostblockstaaten konnten dieses Dilemma, in das der Sozialismus durch seine unverschuldete Abkapselung geraten war, nicht aufheben. Das Problem wurde nur hinausgezögert, die Schwierigkeiten blieben. Die zum Selbstzweck gewordenen Werkzeuge der Macht, die mit Zwang und offener Repression den mangelnden Konsens ersetzen mussten, konnten in der vom Kapitalismus geprägten Welt nicht von Dauer sein. Trotz alledem sollte die emanzipatorische Rolle der Sowjetunion und auch Chinas und ihrer Verbündeten für die Dritte Welt nicht vergessen werden. Bei nüchterner Betrachtung war es vor allem die sowjetische und chinesische Militärmacht, die diesen Befreiungsbewegungen Rückendeckung gab. Nicht uneigennützig, aber doch. Inwiefern diese Abhängigkeit eine günstige war, ist da eine andere Frage. Hervorzuheben bleibt jedoch, dass beinahe alle Revolutionäre in den unterentwickelt gehaltenen Ländern auf die Unterstützung der Sowjetunion setzten und selbst einen positiven Bezug zu ihr entwickelten oder entwickeln mussten. Wie weit die sozialistischen Länder auch entfernt sind, immer wird ihr positiver Einfluss auf die kämpfenden Völker spürbar sein und ihr erzieherisches Beispiel wird ihnen größere Kraft geben, meinte etwa Ernesto Che Guevara 1963. Real existierende Sozialismus hatte jedenfalls mit einem wirklichen Sozialismus nichts zu schaffen. Er blieb protosozialistisch. Das isolierte Russland war nach 1917 ökonomisch wie politisch nicht reif zum Übergang zu einer höheren Gesellschaftsordnung. Das Übergangsregime, die Diktatur des Proletariats, von der mittelfristig nur die Diktatur übrig bleiben konnte, war somit dem Untergang geweiht. Das Regime Stalins und seiner Nachfolger offenbarte bloß den verzweifelten Kampf, diesem Schicksal zu entgehen. Daran hätte auch eine Regierung Trotzki-Sinowjew nichts geändert. Bestenfalls hätte sie die Sowjetunion vor den Moskauer Schauprozessen oder dem Hitler-Stalin-Pakt bewahrt. Schlechtestenfalls aber auch Europa in einen aussichtslosen Bürgerkrieg getrieben. 27, 52, 48, 47. Das Grunddilemma war so nicht aufzuheben. Der Kapitalismus sollte zwar an seinen schwächeren Gliedern einbrechen, mit den schwächeren Gliedern alleine lässt sich aber keine den stärkeren Gliedern überlegene Formation gestalten. Der Sozialismus in einem Lande war so gesehen eine reine Illusion, auch dann noch, als sich der sowjetische Herrschaftsbereich zu einem Block ausweitete. Das Schicksal der russischen Revolution war schon mit der Niederlage der europäischen Revolution besiegelt. Die sowjetische Tragödie muss begriffen werden. Sie beruht darauf, dass die russische sozialistische Bewegung des Jahrhundertanfangs objektiv eine andere Aufgabe zu erfüllen vorfand, als die, zu der sie sich berufen glaubte. Von einem Sozialismus oder gar Kommunismus konnte in der Sowjetunion nie die Rede sein. Umso mehr wurde davon aber geredet. Das Dilemma der russischen Revolution wurde zum Dilemma der Weltrevolution. Das Dilemma bestand darin, dass gerade jene erfolgreiche Revolutionen durchführen und zur Umwälzung fähig sind, die auf die Etablierung einer sozialistischen Gesellschaft, das heißt solidarische Produktion, Distribution und Kommunikation auf einem entsprechend hohen Niveau der Produktivkräfte, eigentlich keine Chance haben. Was herauskam, sind, und das trotz aller unleugbaren positiven Maßnahmen, linke Zwangsregimes auf niedrigem Produktions- und Konsumniveau. Die Missstände, die zu permanenten Zuständen geworden waren, konnten unter den gegebenen, ökonomisch bestimmten internationalen Herrschaftsverhältnissen nicht überwunden werden. Wie schrieb doch Friedrich Engels in seiner klassischen Broschüre über den Deutschen Bauernkrieg: Es ist das Schlimmste, was dem Führer einer extremen Partei widerfahren kann, wenn er gezwungen wird, in einer Epoche die Regierung zu übernehmen, wo die Bewegung noch nicht reif ist für die Herrschaft der Klasse, die er vertritt, und für die Durchführung der Maßregeln, die die Herrschaft dieser Klasse erfordert. Was er tun kann, hängt nicht von seinem Willen ab, sondern von der Höhe, auf die der Gegensatz der Klassen getrieben ist, und von dem Entwicklungsgrad der materiellen Existenzbedingungen, der Produktions- und Verkehrsverhältnisse, auf dem der jedesmalige Entwicklungsgrad der Klassengegensätze beruht. Was er tun soll, was seine eigene Partei von ihm verlangt, hängt wieder nicht von ihm ab, aber auch nicht von dem Entwicklungsgrad des Klassenkampfs und seiner Bedingungen. Er ist gebunden an seine bisherigen Doktrinen und Forderungen, die wieder nicht aus der momentanen Stellung der gesellschaftlichen Klassen gegeneinander und aus dem momentanen, mehr oder weniger zufälligen Stande der Produktions- und Verkehrsverhältnisse hervorgehen, sondern aus seiner größeren oder geringeren Einsicht in die allgemeinen Resultate der gesellschaftlichen und politischen Bewegung. Er findet sich so notwendigerweise in einem unlösbaren Dilemma. Was er tun kann, widerspricht seinem ganzen bisherigen Auftreten, seinen Prinzipien und den unmittelbaren Interessen seiner Partei. Und was er tun soll, ist nicht durchzuführen. Er ist mit einem Wort gezwungen, nicht seine Partei, seine Klasse, sondern die Klasse zu vertreten, für deren Herrschaft die Bewegung gerade reif ist. Er muss im Interesse der Bewegung selbst die Interessen einer fremden Klasse durchführen und seine eigene Klasse mit Phrasen und Versprechungen, mit der Beteuerung abfertigen, dass die Interessen jener fremden Klasse ihre eigenen Interessen sind. Wer in diese schiefe Stellung gerät, ist unrettbar verloren. Was Engels in der folgenden Passage über Münzer schrieb, trifft auch auf Lenin oder Trotzki und noch stärker auf Stalin oder Bucharin zu. Der gesellschaftliche Umschwung, der seiner Fantasie vorschwebte, war noch so wenig in den vorliegenden materiellen Verhältnissen begründet, dass diese sogar eine Gesellschaftsordnung vorbereiteten, die das gerade Gegenteil seiner geträumten Gesellschaftsordnung war. Eine völlige Neuinterpretation der Oktoberrevolution und der aus ihr direkt oder indirekt hervorgegangenen Regimes haben Robert Kurz und Peter Klein vorgenommen. Sie kennzeichnen die Sowjetunion als eine Gesellschaft der nachholenden Modernisierung innerhalb des Kapitalismus. Ironischerweise und im Gegensatz zu allen linksradikalen Legenden fand die Revolution im Westen eben deswegen nicht statt, weil der Westen schon weiterentwickelt war und ihrer für den nächsten Schritt bürgerlicher Modernisierung gar nicht bedurfte. Und der besondere nachholende Charakter eines kapitalistischen Basisprozesses erzwang ein Regime, das absolutistischer als der Absolutismus und kriegswirtschaftlicher als die Kriegswirtschaft zu sein hatte. Der Ost-West-Konflikt war für Kurz daher ein ideologisches Missverständnis. Vielmehr handelte es sich um die Auseinandersetzung zweier ungleichzeitiger historischer Stufen ein und desselben warenproduzierenden Systems. Diese Sichtweise ist aber nichtsdestotrotz ausgesprochen pro-leninistisch, da ja gerade die Kommunisten es gewesen sind, die die Weichen eben dieser Modernisierung gestellt haben. Zur bolschewistischen Herrschaft habe es dazumals keine Alternativen gegeben, weder rechts noch links davon. Die Bolschewiki werden hier nicht primär dafür kritisiert, was sie taten oder unterließen, sondern dass sie glaubten, dass ihr Wollen wirklich zum Sozialismus führen konnte. Andererseits war freilich diese Überzeugung die stärkste Grundlage der Motivation. Die Krux der Angelegenheit liegt nicht im energischen Willen der Veränderung, sondern in dem Glauben, dass dieser Wille auch noch hinausreichen könnte über jene Vergesellschaftungsform, der er selbst angehört. Ihrem Begriff nach ist die sozialistische Revolution die Aufhebung sowohl der wahren Form der Produkte als auch der Willensform der menschlichen Subjektivität. Darin äußert sich auch das Dilemma der alten Arbeiterbewegung. Den vermeintlichen antikapitalistischen Kampf führen zu müssen in einer Epoche, die dem Ziel des Kampfes, dem Sozialismus, keine realistische Aussicht auf Erfolg eröffnete. Das Dilemma der Revolution konstatiert ein eklatantes Auseinanderklaffen von revolutionärem Wollen und nachrevolutionärer Wirklichkeit. Die Möglichkeiten der Machtübernahmen und die Möglichkeiten der Systemtransformierung waren nicht identisch. Von Russland bis Vietnam entstanden so Staaten, deren Verfasstheit zu Recht als Diktatur bezeichnet werden kann. Doch Diktaturen sind nichts anderes als bürgerlich-etatistische Zwangsregime. Nur der Kapitalismus kennt Diktatur und Demokratie. Sowohl für vor- als auch für nachkapitalistische Zustände sind dieses Gegensatzpaar sowie die Begriffe selbst völlig unbrauchbar. Die erste Welle des Sozialismus konnte sich in all ihren Ausprägungen, sei es Sozialdemokratie oder Bolschewismus, seien es Dritte Wege oder Anarchismus, noch nicht vom bürgerlichen Grundcharakter ihrer Epoche lösen. Sie blieb in ihm befangen, um einerseits offen zu kapitulieren oder sich andererseits ins sektiererische Eck zu manövrieren. Ein konsequenter Weg zwischen Opportunismus und Sektierertum war in diesen Jahrzehnten nie möglich gewesen. Das Beste war noch ein Lavieren zwischen diesen Abgleitflächen, doch auch das verhinderte nicht den Absturz. Eine Alternative wurde also nicht verabsäumt. Mit 1989 ist die Periode der Oktoberrevolution endgültig vorbei, weil erledigt. Auf der Ebene der alten Konflikte sind nur noch Perchtenläufe und Gespensterdebatten möglich. Eine zukünftige Linke wird nicht antibolschewistisch sein, das wäre ein absurdes Verleugnen der eigenen Geschichte. Sie wird aber auch nicht bolschewistisch sein, das wäre eine völlige Verkennung aktueller Aufgaben. Der Bolschewismus, Leninismus, Stalinismus, Trotzkismus ist endgültig zu Grabe zu tragen. Nicht um jemanden eine Freude zu tun, sondern einfach in der Erkenntnis, dass dieses Kapitel des Kommunismus abgeschlossen ist. Der Kommunismus der Zukunft hat mit dem Bolschewismus so viel zu tun wie der Computer mit Hammer und Sichel. Alle Revolutionen sind auch deshalb gescheitert, weil sie unfähig waren, in Zeiten des Umbruchs die Versorgung der Bevölkerung zu organisieren. Diese These stellte der russische Anarchist Pjotr Alexejewitsch Kropotkin in seiner Schrift »Die Eroberung des Brotes« 1892 auf. Dabei dachte er sowohl an die Herrschaft der Jakobiner während der Französischen Revolution als auch an die Pariser Kommune von 1871. Kropotkin schlug deshalb vor, die Revolutionäre müssten in Zukunft sofort zur Verteilung der Lebensmittel schreiten und in den Vororten der Städte moderne Agrarbetriebe schaffen, um das Überleben der Revolution nicht von der Versorgung durch die Bauern abhängig zu machen. Kropotkins Sorgen, dass radikale Umwälzungen sozialer Verhältnisse die Versorgungslage gefährden können, erwies sich im weiteren Verlauf der Geschichte als nur allzu berechtigt. Die kommunistische Bewegung war mit dem Versprechen angetreten, Hunger ein für alle Mal zu beseitigen. Trotzdem ereigneten sich unter dem Staatssozialismus mehrfach Hungersnöte mit Millionen Toten. In Russland während des Bürgerkriegs 1919 bis 1921, in der Sowjetunion im Zuge der Kollektivierung 1931 bis 1933 sowie 1947, in China während des großen Sprungs nach vorn 1959 bis 1961 sowie in Nordkorea in den 90er Jahren. Die Frage, warum es zu diesen Hungersnöten kam, bleibt weiterhin offen. Als nach der Oktoberrevolution von 1917 der Bürgerkrieg ausbrach, errichteten die Bolschewiki eine Ernährungsdiktatur, um den Zusammenbruch der Städte, sprich ihrer proletarischen Basis und der Roten Armee, zu verhindern. Lenin zufolge blieb der Regierung nichts anderes übrig, als von den Bauern mehr als den Überschuss ohne tatsächliche Gegenleistungen zu beschlagnahmen, um die Armee zu versorgen. Die Bauern, die gerade von der Bodenreform profitiert hatten, hielten still, bis die weiße Konterrevolution geschlagen war. Dann brachen 1920/21 die sogenannten grünen Bauernaufstände und Partisanenbewegungen gegen die Bolschewiki los. Schließlich rebellierten in Kronstadt auch Angehörige der Armee und der Arbeiterklasse gegen die Ernährungsdiktatur. In Russland und China nahmen die Revolutionen sehr unterschiedliche Formen an. Der Bolschewismus war überwiegend ein urbanes Phänomen, während die Kommunistische Partei Chinas mithilfe der Bauern 1949 an die Macht kam. Obwohl die chinesischen Kommunisten bereits vor 1949 20 Jahre Erfahrung mit den Bauern in den roten Stützpunktgebieten sammeln konnten, setzten sie nach der Machtübernahme ähnliche Prioritäten wie die sowjetischen Genossen. Der Aufbau der Schwerindustrie wurde mittels niedriger Getreidepreise sprich der Ausbeutung der Bauern, finanziert. Während der Hungersnöte in der Sowjetunion 1931 bis 1933 und in China 1959 bis 1961 entschieden sich beide Regierungen, die Städte, die Armee, die Intellektuellen und die Kernbelegschaften der Industriebetriebe zu schützen, während das Massensterben überwiegend auf den Dörfern stattfand. In der Sowjetunion wurde 1932, in China 1958 ein internes Passsystem eingeführt, um eine Massenmigration von Bauern in die Städte zu verhindern. Trotz dieser Maßnahme wuchsen die Städte während der Hungersnöte in China in historischer Rekordzeit. In der Sowjetunion starben nach neueren wissenschaftlichen Schätzungen 6 bis 8 Millionen, in China 15 bis 45 Millionen Menschen. Der Staat war in der Lage, von den Dörfern Ressourcen abzuziehen, obwohl die Dorfbevölkerung zu wenig zum Überleben hatte. Vor allem in China verfügte die Landbevölkerung nicht über einen hohen Viehbestand, der sie über Krisenzeiten hätte retten können. In der Sowjetunion verschwand in den Hungerjahren die größte Kamelpopulation der Welt in den Mägen hungriger Sowjetbürger. Trotz des Massensterbens exportierten die Regierungen Getreide ins Ausland und lehnten internationale Hilfslieferungen ab. Da der Import von Industriegütern durch den Getreideexport finanziert wurde, hätte ein Stopp des Exports das Industrialisierungstempo gedrosselt. Den rapiden Aufbau der Schwerindustrie sahen sowohl Stalin als auch Mao Zedong als Voraussetzung an, um gegen den Imperialismus bestehen zu können. Die Hungersnöte wurden nicht nur durch die Skrupellosigkeit der jeweiligen kommunistischen Partei verursacht, die Opfer für die Industrialisierung als notwendig ansah. In der Sowjetunion und China wurde bereits in der Zeit vor den Hungersnöten das Thema Hunger stark politisiert. Lenin beschuldigte während des Bürgerkriegs die reichen Bauern, Getreidevorräte zurückzuhalten, um die Preise in die Höhe zu treiben. In Russland sei in Wirklichkeit genug Getreide vorhanden, lautete das Argument. Stalin begründete 1928 die Notwendigkeit der Kollektivierung der Landwirtschaft unter anderem damit, den Kornstreik der Kulaken, also reichen Bauern, brechen zu müssen. Auch in China griff die Parteipresse 1957 am Vorabend des großen Sprungs Bauern an, die Hunger vortäuschen würden, um den staatlichen Getreideaufkauf zu sabotieren und Hilfslieferungen zu erpressen. Wer sich mit den Rationen nicht zufrieden gebe, habe mangelndes politisches Bewusstsein, so die Botschaft der Volkszeitung. Anfangs war der Vorwurf des vorgetäuschten Hungers nur gegen die reichen Bauern gerichtet. Im Zuge der Kampagne wurde die Aussage »Ich habe Hunger« generell politisch tabuisiert. Da eine direkte Kritik der kollektiven Landwirtschaft nicht möglich war, stellte das Klagen über Hunger lange eine der wenigen effektiven Methoden dar, den Staat unter Druck zu setzen. In beiden Ländern gab es eine lange Tradition, die besagte, dass der Herrscher in Krisenzeiten die Untertanen unterstützen muss. Bauern versuchten daher, vor allem nach der Kollektivierung, Produktionsstatistiken nach unten zu manipulieren oder den von Naturkatastrophen verursachten Schaden zu übertreiben, um mehr Getreide in den Dörfern behalten zu können. Wenn die lokalen Kader mit den Bauern gemeinsame Sache machten, war es nahezu unmöglich für den Staat, die Lage richtig einzuschätzen. Musik. Der Staat versuchte sich zu helfen, indem er die Produktionsmenge höher einschätzte, um die Unterschlagungen auszugleichen. Unzuverlässige Statistiken machten eine wissenschaftliche Planung häufig unmöglich. Zu hohe Abgabequoten konnten in beiden Ländern schnell Hunger verursachen. Als die ersten Nachrichten über die Hungersnöte eintrafen, waren sich die Parteiführungen nicht sicher, ob sie ihnen Glauben schenken sollten. Erst als das Ausmaß der Katastrophe zur Bedrohung für das System wurde, folgten Maßnahmen, welche die Hungersnöte beendeten. Die kommunistischen Parteien wurden 1934 in der Sowjetunion und 1961-62 in China gezwungen, Privatparzellen und Bauernmärkte wieder zuzulassen, sowie die Abgabequoten zu senken. Im Prinzip wurden der Schwarzmarkt und die anfangs illegale Kleinproduktion der Bauern von oben legalisiert und zur neuen Politik erklärt. Der Kolchos in der Sowjetunion nach 1932-33 und die Volkskommune in China nach 1962 zeichneten sich durch hybride Eigentumsformen aus. Um die Städte trotzdem weiter ernähren zu können, importierte China nach 1962 Getreide und die Regierung schickte 1962-63 15 Millionen Stadtbewohner aufs Land. Damit verschwanden diese Menschen von den staatlichen Gehaltslisten. Beide großen Hungersnöte standen im Zusammenhang mit einer radikalen Umwälzung der Eigentumsverhältnisse auf dem Land. Die Kollektivierung der Landwirtschaft in der Sowjetunion nach 1929 und die Einführung der Volkskommunen in China 1958 verstärkten den staatlichen Zugriff auf das bäuerliche Mehrprodukt. In der radikalen Anfangsphase der Kollektivierung verloren die Bauern ihre Subsistenzgrundlage und wurden von der staatlichen Zuteilung abhängig. Die Kollektivierung hatte aber auch aus der heterogenen Bauernschaft eine homogene Masse gemacht, von deren Arbeitsleistung der Staat nun abhängig war. Endlose Klagen über Bummelei und Schlendrian in den Kollektiven konnte man in der offiziellen Presse beider Länder lesen. Diebstahl von kollektivem Eigentum, vor allem von Getreide, war eine notwendige Überlebensstrategie. Das sowjetische Gesetz von 1932, nach dem Diebe von sozialistischem Eigentum auf der Stelle erschossen werden konnten, zeigte wenig Wirkung. In China gingen Bauern sogar nachts auf die Felder und aßen unreifes Getreide, bevor der Staat sich die Ernte aneignen konnte. Allerdings standen nicht alle Hungersnöte im Zusammenhang mit radikalen sozialen Umwälzungen. Schon während des Zweiten Weltkriegs hatten die Bauern in der Sowjetunion Schwarzmärkte und Kleinproduktion ausgedehnt. Dies wurde von der Regierung geduldet, da die staatlichen Rationen nicht zum Überleben ausreichten. Die Arbeiter konnten sich so zusätzlich auf den Bauernmärkten versorgen. Während der Hungersnot in der Sowjetunion 1947-48, bei der nach vorsichtigen Schätzungen 1 Million Menschen starben, schaffte die Regierung für Millionen von Arbeitern die Rationierung schließlich ganz ab. In dieser Krise exportierte die sowjetische Regierung Getreide nach Frankreich und Deutschland, um dort ihren politischen Einfluss zu sichern. Die Einführung von Marktmechanismen und gemischten Eigentumsformen in das planwirtschaftliche System waren in Russland 1921 und 1934, in China 1962 als Antwort der Regierung auf die Hungersnöte zu betrachten. Dieser Kompromiss mit den Bauern wurde über Jahrzehnte nicht in Frage gestellt, da die Regierungen einen vollständigen Zusammenbruch der Versorgung fürchteten. der Weg zu einer weiteren Umwälzung der Eigentumsverhältnisse in Richtung Kommunismus und der Abschaffung der Warenproduktion war damit abgeschnitten. Im Jahr 1917 erklärte der bürgerliche Politiker Stepanow, dass der wirtschaftliche Zerfall die Herrschaft von Privatinteressen nicht zulässt. Alle maßgeblichen politischen Kräfte Russlands stimmten nach der Februarrevolution und vor dem Beginn der Oktoberrevolution in diesen Tenor ein, wonach die Kriegswirtschaft, wie sie im Zarenreich während des Ersten Weltkrieges errichtet worden war, vorerst beizubehalten sei. Ein freier Markt hätte den militärischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch bedeutet. Das Besondere an den Bolschewiki bestand darin, dass sie eine proletarische Diktatur forderten. A new contraption to capture a dandelion in one piece has been put together by the crew. Bevor Wladimir Iljitsch Lenin zur Revolution aufrief, glaubten die Bolschewiki, dass aufgrund der industriellen Rückständigkeit Russlands die Machtübernahme der Kommunisten unangebracht sei. Lenin hingegen vertrat die These, dass Russland das schwächste Glied des im Kriegszustand verharrenden imperialistischen Weltsystems sei und dem russischen Proletariat die Aufgabe zufalle, den Imperialismus an dieser schwächsten Stelle anzugreifen. Dass die Revolution gelang, gibt aber weniger Lenins Imperialismus- und Revolutionstheorie recht, als der politischen Taktik der Bolschewiki, die unter seiner Führung in einer chaotischen Situation entschieden handelten und mit ihren Forderungen nach Land und Frieden den Soldaten und vor allem der Bauernschaft Tribut zollten, die immerhin 80% der Bevölkerung stellte. Doch gerade die Bauernschaft sollte die siegreiche Revolution schnell bereuen. Denn nun begann der unversöhnliche Kampf um das Überprodukt der Volkswirtschaft. Wer sollte in nächster Zukunft darüber verfügen? Die neue Bourgeoisie oder die Sowjetbürokratie? So fragt Trotzki in seiner Stalin-Biografie. Diesen Kampf führte die bolschewistische Staatsmacht mit politischen Restriktionen und militärischer Gewalt. Schien es zunächst darum gegangen zu sein, den Hunger in den Städten zu bekämpfen, so stellte der Kampf sich mehr und mehr als Auftakt zur Enteignung der Bauern und zur Vergesellschaftung der Landwirtschaft heraus. Den Kampf gegen die Bauern wiesen die Bolschewiki als einen antikapitalistischen aus. Trotzki: Der Kulak arbeitet Hand in Hand mit den Kleinindustriellen an der vollständigen Wiedererrichtung des Kapitalismus. Am 30. Januar 1930 spitzte Stalin diese Auseinandersetzung zu, indem er im Politbüro den Beschluss zur Liquidierung der Kulaken als Klasse verkündete. Lenin hatte einst die Theorie für den Kampf gegen die Kulaken geliefert. Die kleinen Warenproduzenten sind durch den Markt verbunden und ihm unterworfen. Aus dem Austausch von Produkten erwächst die Macht des Geldes. Der Verwandlung des landwirtschaftlichen Produkts in Geld folgt die Verwandlung der Arbeitskraft in Geld. Die Warenproduktion wird zur kapitalistischen Produktion. Marx, mit dessen Vokabular Lenin hier kokettiert, stellt das Gegenteil fest. Er beginnt seine Argumentation damit, dass es unmöglich sei, aus der Zirkulation selbst die Verwandlung von Geld in Kapital, die Bildung von Mehrwert zu erklären. Letztgenannter kann nur entstehen, wenn dem Kapitalisten eine Ware zur Verfügung steht, die selber Wert schaffen kann. die Arbeitskraft. Damit der Kapitalist aber vogelfreie Arbeiter auf dem Arbeitsmarkt vorfindet, muss zuvor eine Expropriation des ländlichen Produzenten stattgefunden haben. Die kapitalistische Epoche hatte also die Enteignung jener ländlichen Produzenten zur Voraussetzung, die in der Sowjetunion als Kulaken und kapitalistische Elemente denunziert worden sind. Und warum? Um sie nach dem Vorbild der sogenannten ursprünglichen Akkumulation des Kapitals zu enteignen. Während Marx im Kommunistischen Manifest die Zerstörung der patriarchalischen und feudalen Agrargesellschaften und den Triumph der kapitalistischen Produktionsweise als einen epochalen zivilisatorischen Fortschritt feiert, resümiert er in der Kritik der politischen Ökonomie, dass das Kapital von Kopf bis Zeh aus allen Poren Blut und Schmutz triefend in die Welt gekommen und mit rücksichtslosem Terrorismus durchgesetzt worden ist. Ein wesentliches Merkmal dieser Vorgeschichte des Kapitals ist die Verwandlung von feudalem und Kleineigentum in modernes Privateigentum, von der die Kapitalisten direkt profitierten, sofern die Landwirtschaft nun nicht mehr im Dienst selbstgenügsamer Feudalherren oder Gemeinden stand, sondern unter kapitalistischen Vorzeichen bemüht sein musste, die Bedürfnisse des Marktes zu befriedigen, etwa das der städtischen Industrien nach Wolle. Indirekt profitierten die Kapitalisten, da die expropriierten Bauern nun nichts mehr außer ihrer Arbeitskraft besaßen und infolgedessen auf Gedeih und Verderb dazu verdammt waren, sich in den Dienst derer zu stellen, die über Boden und Produktionsmittel verfügten. Damit der Verwandlungsprozess der feudalen in die kapitalistische Produktionsweise vonstatten gehen konnte und sich das Kapital, die Landwirtschaft und damit seine eigene notwendige Grundlage aneignen konnte, bedurfte es der Staatsmacht, der konzentrierten und organisierten Gewalt der Gesellschaft. Diesbezüglich unterscheidet sich die sogenannte ursprüngliche Akkumulation des Kapitals nicht wirklich von späteren sowjetischen Praktiken. Als Beispiel der im 19. Jahrhundert herrschenden Methoden genügen hier die Lichtungen der Herzogin von Sutherland. Von 1814 bis 1820 wurden 15.000 Einwohner, ungefähr 3.000 Familien, systematisch verjagt und ausgerottet. Von dieser Revolutionierung der Eigentumsverhältnisse war die Landwirtschaft im Zarenreich weitgehend unberührt geblieben. Aber es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis auch in Russland kapitalistische Verhältnisse einziehen würden. Die Erschütterung würde, so prophezeite Friedrich Engels, akuter werden, als sie anderswo gewesen ist. Der Prozess der Verdrängung von etwa 500.000 Gutsbesitzern und von etwa 80 Millionen Bauern durch eine neue Klasse bürgerlicher Grundbesitzer kann sich nur unter fürchterlichen Leiden und Konvulsionen vollziehen. Doch kam es anders, als es Engels voraussah. Die Umwandlung der Produktionsverhältnisse fand unter sozialistischen Vorzeichen, als, wie das Politbüromitglied Nikolai Bucharin 1925 in der Pravda formulierte, Nationalisierung von Grund und Boden statt. Übrig sollten ländliche Arbeiter bleiben, die nichts mehr besaßen außer ihrer Arbeitskraft und somit gezwungen waren, sich dem sozialistischen Staat anzudienen, dem einzigen Besitzer von Produktionsmitteln. In den Worten Lenins: Der Bauer ist in seinem Betrieb Eigentümer geblieben und nach dem Sturz der Bourgeoisie erzeugte und erzeugt er immer von neuem kapitalistische Verhältnisse. Das Gerede über Gleichheit, Freiheit und Demokratie ist unter den gegenwärtigen Verhältnissen Unsinn. Wir führen Klassenkampf. Man muss sich überlegen, wie und unter welchen Bedingungen das Proletariat, das über einen so starken Zwangsapparat wie die Staatsmacht verfügt, den Bauern als Werktätigen heranziehen und seinen Widerstand als Eigentümer besiegen oder neutralisieren, jedenfalls unschädlich machen kann. Es sollte über ein Jahrzehnt dauern, bis der sozialistische Staat dieses Ziel verwirklicht hatte. In einem in der Sowjetunion Mitte der 20er Jahre erschienenen Buch zur nationalen Wirtschaftspolitik heißt es: Die Errungenschaften, die auf dem Gebiet der Regulierung der Industrie während des Krieges erzielt wurden, waren jene Schule, welche das ganze Land durchmachte. Die Resultate dieser Organisationswirtschaft wurden dem organisatorischen Aufbau der ersten Periode der Sowjetmacht zugrunde gelegt. Diesen Ursprung darf man nicht leugnen. Wenn man so will, hob der Kommunismus mit der Ausschaltung des Tauschs an. Die Bauern bekamen kein Äquivalent. Sie mussten unter Androhung von Gewalt dem Staat Getreide liefern. Gezwungenermaßen griffen sie dafür auf ihre Speichervorräte zurück, womit die Hungerkatastrophe, die Anfang der 20er Jahre 5 Millionen Menschen das Leben kostete, abzusehen war. Die Kommandowirtschaft des Kriegskommunismus war gescheitert und hatte den jungen Staat an den Rand des Abgrunds geführt. Eine neue ökonomische Politik, NEP, musste her. Auch im Kriegskommunismus konnte sich an der Rückständigkeit der russischen Landwirtschaft nichts ändern. Solange der Staat Requisitionen durchführte, erhielten die Bauern nichts, das sie in den Produktionsprozess hätten investieren können. Als Möglichkeit der Produktionssteigerung war ihnen allein die Intensivierung und Ausdehnung ihrer Arbeit bis an die Grenze ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit gegeben. Diese Grenze bestimmte letztlich nicht nur ihre eigene Produktivität, sondern die des ganzen Landes. Der KPdSU wurde mehr und mehr klar, dass nur die Entwicklung der Produktivkräfte in der Landwirtschaft eine sehr rasche Entwicklung der Industrie und der gesamten Volkswirtschaft ermöglicht. Zum einen hängt von der Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft der Export von Getreide ab, mittels dessen es möglich ist, moderne Maschinen aus dem Ausland zu kaufen. Zum zweiten können die städtischen Industrien nur dann wachsen, wenn die Bedingungen für die Landflucht gegeben sind. Diese aber sind nur dann hinreichend gegeben, wenn die Landwirtschaft es vermag, immer mehr Menschen mit zu ernähren, die außerhalb der Landwirtschaft tätig sind oder Arbeit suchen. Zum Dritten ist die dauerhafte und gesamtgesellschaftliche Vermehrung des Reichtums langfristig nur möglich, wenn derjenige Aufwand an Zeit geringer wird, durch den eine Gesellschaft das Überleben ihrer Mitglieder sicherstellt. Das heißt, je effektiver und weniger zeitaufwendig die notwendigen Lebensmittel hergestellt werden, derer die Mitglieder einer Gesellschaft bedürfen, umso mehr Arbeitszeit bleibt ihr, um mehr als den zum Überleben notwendigen Reichtum herzustellen. Das gilt für die kapitalistische Produktionsweise, das gilt aber auch für die Sowjetunion. Um die Produktivkraftentwicklung in der Landwirtschaft anzukurbeln, restituierte die NEP Tausch und Markt. Die Regierung hoffte darauf, dass die Bauern ihre Gewinne in den Produktionsprozess investieren würden. In diesem Sinne und in Anlehnung an das Enrichissez-vous, das während der Juli-Monarchie dem französischen Volk von oben zugerufen worden war, richtete sich Bucharin 1925 in der Pravda an die russischen Bauern. Bereichert euch, entwickelt eure Wirtschaft. Dabei sahen die Bolschewiki nicht vor, ihre Macht einzubüßen, ganz im Gegenteil. Nicht nur, dass die politischen Restriktionen weiter verschärft wurden. Unter der Herrschaft der NEP sollte auch eine Vereinigung der Privatinteressen, ihre Überwachung und Kontrolle durch den Staat und ihre Unterordnung unter die allgemeinen Interessen erreicht werden, wie Lenin postuliert. Als Instrument dienten die Genossenschaften, die während der NEP finanziell und politisch unterstützt wurden. Die Bauern sollten ihrem privaten Interesse folgend in Genossenschaften eintreten. Der Plan funktionierte. In den Jahren der neuen ökonomischen Politik wuchs die Anzahl der in Genossenschaften organisierten Bauern um fast das Zehnfache, so dass 1927 8 Millionen Bauernwirtschaften genossenschaftlich organisiert waren und Lenins Ziel, durch die NEP die Beteiligung ausnahmslos der gesamten Bevölkerung an den Genossenschaften herbeizuführen, erreicht werden konnte. Zum einen sollte aus dem genossenschaftlichen Zusammenschluss eine Steigerung der Produktivkraft resultieren, zum zweiten sollten so die Produktionsmittel und der Boden verstaatlicht werden. Bei einem vollständigen genossenschaftlichen Zusammenschluss stünden wir bereits mit beiden Füßen auf sozialistischem Boden. So Lenin. In der Pravda erklärte Bucharin: Haben wir die Banken, so hängt die Genossenschaft von uns ab, da wir ihr Kredit geben. Auch die Bauern, die sich nicht organisierten, sollten mittels der Genossenschaften zur Raison gebracht werden, wie er im gleichen Artikel erklärt. Wir haben die Genossenschaften, wir haben die staatlichen Unternehmen, es gibt aber auch einige Unternehmen in der Hand von Privatkapitalisten, unsere Klassenfeinde. Wir nehmen den Kampf mit ihnen auf, wir verdrängen die Privatkapitalisten über die Konkurrenz. Das ist eine besondere Form des Klassenkampfes in der gegenwärtigen Periode. Zur Planwirtschaft werden wir also durch einen langjährigen, mühevollen Wirtschaftskampf mit den Resten des Privatkapitals gelangen. Da der freie Markt auch Krisen mit sich brachte und mitunter die Getreidepreise höher lagen, als es dem Staat lieb war, forderte der sogenannte linke Flügel der Bolschewiki ein Ende der NEP und eine ursprüngliche sozialistische Akkumulation, bei der die Bauern ein Opfer zugunsten der Industrialisierung zu bringen hätten. Stalin entsprach dieser Forderung und führte Ende der 20er die Planwirtschaft ein. Während es der Kriegskommunismus unter Lenin noch mit einer widerspenstigen Bauernschaft zu tun hatte, konnte Stalin auf der Vergesellschaftung der Landwirtschaft und der Verstaatlichung des Landes und damit auch auf den Ergebnissen der NEP aufbauen. Die von den Krediten der Staatsbanken abhängigen Genossenschaften brauchten nur noch offiziell dem Staat unterstellt zu werden. Die ursprüngliche sozialistische Akkumulation war abgeschlossen. Während ihr kapitalistisches Vorbild mit dem Klassenverhältnis schließt, das heißt mit Enteigneten, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft den Kapitalisten zu verkaufen, die über die Produktionsmittel verfügen, resultierte aus der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation, von Lenin beschönigend formuliert, die Unterordnung der gesamten Arbeit unter den wahrhaft demokratischen Staat, den Staat der Sowjets, der Arbeiter und Soldaten deportierten. So konnte Stalin 1933 schließlich den Sieg des Sozialismus auf dem Gebiet der Sowjetunion verkünden. Das Privateigentum an Produktionsmitteln war de facto abgeschafft. Grund und Boden waren fast ausnahmslos verstaatlicht. Mit dem Abschluss der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation und dem Sieg des Sozialismus kam es jedoch ganz und gar nicht zu humaneren Verhältnissen. Der einsetzende stalinistische Terror erwuchs aus dem Wahn, dem Sozialismus durch die Ausschaltung seiner vermeintlichen Feinde auf die Sprünge helfen zu können. Beispielsweise warnte der Führer der Tscheka, Felix Dzerzhinsky, 1926 in einem Brief vor Parasiten und Spekulanten. Diese Parasiten fressen uns auf. Ihretwegen steigen die Preise und sinkt unser Rubel. In wahnhafter Konsequenz forderte er, dieses Problem mit größter Energie und Tatkraft anzupacken. Außerdem sollte der Terror der Industrialisierung des Landes dienen, deren Voraussetzungen mit der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation geschaffen worden waren. In einem Dekret der KPDSU von 1929 hieß es zur Einrichtung des Zwangsarbeitssystems, dieses diene dazu, die natürlichen Schätze der östlichen und nördlichen Landstellen gewinnbringend zu bewirtschaften. Stalin rechtfertigte mit Verweis auf die Industrialisierung abgeklärt die Notwendigkeit drastischer Maßnahmen. Das Sowjetland konnte prinzipiell nicht aus solch schmutzigen Quellen schöpfen wie die Ausplünderung von kolonialisierten oder besiegten Völkern, um die Mittel für die Industrialisierung aufzubringen. Man musste die Mittel innerhalb des Landes finden. Dass Karl Marx einerseits in der Kritik der politischen Ökonomie die Gewalt der sogenannten ursprünglichen Akkumulation und andererseits im Kommunistischen Manifest ihre Errungenschaften hervorhebt, ist nicht etwa auf einen Gesinnungswandel zurückzuführen, sondern auf die Tatsachen. Ohne Produktivkraftsteigerung kein Leben in Saus und Braus. Die Menschen müssen im Lauf ihrer Entwicklung die materiellen Bedingungen einer neuen Gesellschaft selber erst produzieren, und keine Kraftanstrengung der Gesinnung oder des Willens kann sie von diesem Schicksal befreien. Ganz ähnlich findet sich dieser Gedanke Jahrzehnte später. Erst nachdem die Produktivkräfte gewachsen sind, können die Menschen in eine höhere Phase ihres gesellschaftlichen Daseins eintreten. Marx stellte sich etwa in einem Briefwechsel mit einer russischen Kommunistin die Frage, ob auch Russland durch das kaudinische Joch der kapitalistischen Produktionsweise und deren Vorgeschichte hindurch müsse. Die kommunistische Weltrevolution voraussetzend, vermochte er zu antworten, indem Russland sich die positiven Ergebnisse dieser Produktionsweise aneignet, ist es also imstande, die noch archaische Form seiner Dorfgemeinde zu entwickeln und umzuformen, ohne sie zu zerstören. In der Praxis blieb diese Möglichkeit verwehrt, da das westliche Europa imperialistisches Ausland bleiben und die positiven Ergebnisse der kapitalistischen Epoche nicht freiwillig hergeben wollte. Selbst wenn Marxens Hoffnung in Erfüllung gegangen wäre, wäre ein solcher Kommunismus nicht, wie Walter Benjamin in seinen geschichtsphilosophischen Thesen reklamiert, das Werk einer rächenden Klasse gewesen, die das Werk der Befreiung im Namen von Generationen Geschlagener zu Ende geführt hätte, sondern ein Zustand, der das Opfer vorhergegangener Generationen, wenn auch nicht russischer, notwendig vorausgesetzt hätte. Ein makabrer Zustand. Eine gewisse Affinität von Staatskommunismus und Zwangsarbeit hatte sich bereits im Oktober 1917 gezeigt, als Lenin die Heranziehung von Häftlingen zu Zwangsarbeit vorschlug, um die Staatsmaschinerie ins Laufen zu bringen. Ähnliche Argumente finden sich zur selben Zeit auch bei Trotzki. Kann aber Lenin und Trotzki zugute gehalten werden, dass sie diese Staatsmaschinerie nach eigenem Bekunden nur vorübergehend laufen lassen wollten, um die Weltrevolution anzuheizen und das Absterben des Staates in die Wege zu leiten, so wäre auch der Einsatz von Zwangsarbeit zunächst nur als ephemere Maßnahme zu verstehen. Von einer umfassenden ökonomischen Nutzung der Arbeitskraft der Häftlinge kann jedenfalls bis Mitte der 20er Jahre in der Sowjetunion keine Rede sein. Die Ausbreitung der Revolution scheiterte bekanntlich an Deutschland und die sowjetische Staatsmaschine lief ohne Lenin und ohne Trotzki weiter. Sie benötigte neue Energie. Da die Sowjetunion keine Kolonien besaß und mit ausländischem Kapital nicht rechnen konnte, mussten innere Kolonien geschaffen werden, in denen mittels Zwangsarbeit das nötige Kapital akkumuliert werden konnte, um mit der Industrialisierung des Auslands Schritt halten zu können und dort die bei aller Abschottung notwendigen Investitionsgüter einzukaufen. Was in der ursprünglichen Akkumulation des Westens auf getrennten Bahnen verlief, die Enteignung der Bauern und die Versklavung der kolonialen Bevölkerung, wurde in der verkürzten, nachgeholten Akkumulation der Sowjetunion zusammengezogen. Die enteigneten Bauern selber dienten in den Lagern als Sklaven. 1929 war das Jahr des großen Umschwungs. In der Dekulakisierungsaktion wurde die Landwirtschaft kollektiviert, das heißt, die mittleren Bauern wurden enteignet, Millionen von ihnen in Lager eingewiesen oder zur Zwangsarbeit in entlegene Gebiete verbannt. Der Gulag entstand als integriertes Element der nachgeholten Akkumulation und er blieb es, bis sie abgeschlossen war. Die Sowjetführung baute das Lagersystem zu einer Zeit aus, als das Land an einem akuten Arbeitskräftemangel litt. Mittels Terror sollten die fehlenden Arbeitskräfte herbeigezwungen, die abstrakte Arbeit aus den Menschen herausgepresst werden. Die Zwangsarbeit wurde vor allem für die Großprojekte der ersten 5-Jahrespläne mobilisiert, den Ausbau des Eisenbahn- und Straßennetzes, die Errichtung von Kanälen, Erdarbeiten etc., mit einem Wort, für die Schaffung von Infrastrukturen für die Industrie. Dies war die Voraussetzung der Industrialisierung, nicht anders als im Westen, nur dass sie im Osten in einem radikal verkürzten Zeitraum vonstatten ging. Der Zwang zur Eile aber ergab sich aus der Nähe zu Deutschland. Besondere Bedeutung erlangte die Zwangsarbeit der Lagerinsassen während des Angriffs der deutschen Wehrmacht. Große Häftlingskontingente wurden in kriegswichtigen Bereichen wie der Rüstungsindustrie, beim Bau strategisch wichtiger Verkehrslinien und bei Verteidigungsbauten eingesetzt. Und Und als nach 1945 die Zwangsarbeit einen neuerlichen Aufschwung nahm, hing dies mit der Tatsache zusammen, dass die Sowjetunion die Arbeitskraft der von den Deutschen ermordeten 20 Millionen Menschen ersetzen musste, um die von den Deutschen zerstörte Produktion wieder aufzubauen. So hat Deutschland, der Exportweltmeister der Barbarei, auch auf diese Weise seinen Beitrag geleistet. Mitte der 50er Jahre hatte nicht nur Stalin, sondern auch der Gulag in vieler Hinsicht ausgedient. Seine Hauptaufgaben waren erfüllt. Für die jetzt anstehenden Aufgaben arbeitete er zu ineffizient, war volkswirtschaftlich nicht länger rentabel. Man benötigte in dieser Phase vor allem freie Arbeit, qualifizierte und motivierte Facharbeiter. Das Wirtschaftssystem hatte sich konsolidiert und modernisiert. Die industrielle und infrastrukturelle Erschließung rohstoffreicher Gebiete war weitgehend vollzogen. Durch den jahrzehntelangen Einsatz der Häftlinge waren weite Gebiete kultiviert worden und es gelang nun in größerem Umfang, freie Arbeiter zu bewegen, in diesen Gegenden zu arbeiten. Rückblickend bleibt der genaue Anteil der Zwangsarbeit an der Gesamtproduktion der Sowjetunion schwer zu ermessen. So viel für heute zu Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Angeregt durch die neuerliche Beschäftigung mit der Geschichte der sogenannten ursprünglichen Akkumulation im Westen, haben wir uns heute für die Geschichte der Sowjetunion interessiert. Die Tragödie des Sowjetstaates. Und auch angesichts der materialistischen Absage an die bürgerliche Dichotomie zwischen Idealismus und Realpolitik haben sich ja diese Kommunisten in einer eigenwilligen Geschichte von Widersprüchen und Missverständnissen verstrickt gefunden. Wir haben heute 5 Texte gehört. Der letzte kam von Gerhard Scheidt. Einerlei. Europas Historiker erforschen den Kommunismus. Der hat nur ungefähr 5 Minuten gedauert. Ganz zu Anfang haben wir ebenfalls Gerhard Scheidt gehört, ungefähr 20 Minuten lang. Zweierlei Modernisierung. Thesen zu Stalinismus und Nationalsozialismus. Wir haben uns natürlich auf den Stalinismus konzentriert. Nach Gerhard Scheidt hörten wir dann einen vielleicht 40-minütigen Beitrag von Franz Schandl. Das Dilemma der russischen Revolution. Diesen Text hat Schandl 1997 veröffentlicht, zum 80. Jahrestag der Oktoberrevolution. Es folgte eine Viertelstunde von Felix Wemheuer. Der Hunger ist politisch. Über Hungerkatastrophen im sogenannten Kommunismus. Und danach, ungefähr 25 Minuten lang, ein Beitrag von Hannes Giesler. Umgebessert, eingetaktet. Der Beitrag war 2007 erschienen, zum 90. Jahrestag der glorreichen Oktoberrevolution. Das war Sachzwang FM. Tschüss!